MDMA nutzt Serotonin. Opiate wie Heroin nutzen Dopamin. Das ist vergleichbar mit dem Gefühl, das man nach gutem Sex hat. Amphetamine erhöhen den Adrenalinausstoß und Kokain bringt die Synapsen im Gehirn auf die Geschwindigkeit einer MG-Salve. Mein Produkt ist 51 mal stärker als Kokain, 51 mal halluzinogener als Acid und 51 mal explosiver als Ecstasy. Es ist so, als bekämen Sie einen persönlichen Besuch. Bringt die Synapsen im Gehirn auf die Geschwindigkeit einer MG-Salve. Gras hauptsächlich. Dann noch ein bisschen Opium. Heroin.